Abschnitt 15 aus Leben und Abenteuer des Robinson Crusoe von Daniel Defoe, übersetzt von Karl Altmüller. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 14. Passage. Obwohl ich anfangs entschlossen war, vor Einbruch der Nacht nichts zu unternehmen, änderte ich doch bald meinen Plan. Gegen 2 Uhr nämlich, als die Hitze den höchsten Grad erreicht hatte, bemerkte ich, dass die Seeleute sämtlich einzeln in den Wald gegangen waren, wahrscheinlich um dort einen Mittagsschlaf zu halten. Die 3 unglücklichen Gefangenen aber, zu sorgenvoll, um den Schlummer finden zu können, saßen im Schatten eines großen Baumes, etwa eine Viertelmeile von mir entfernt. Dort vermochten sie, wie ich glaubte, von keinem der übrigen gesehen zu werden, und daraufhin beschloss ich, mich ihnen zu zeigen und sie über ihr Schicksal zu befragen. Sofort machte ich mich in dem oben beschriebenen Aufzug auf den Weg. Freitag folgte eine Strecke hinter mir, gleichfalls fürchterlich anzuschauen, wenn auch nicht ganz so ungeheuerlich wie ich. Ich näherte mich den Fremden, soweit es ging, ohne bemerkt zu werden, und rief dann, ehe mich einer erblickt hatte, in spanischer Sprache ihnen laut zu: »Wer seid ihr, Leute?« Sie stutzten bei dem Laut, aber in weit größere Verwirrung gerieten sie noch, als sie mich in meinem sonderbaren Aufzug erblickten. Sie antworteten nicht und wollten eben sich auf die Flucht begeben, als ich ihnen auf Englisch zurief: »Gentlemen, fürchtet euch nicht vor mir. Vielleicht ist euch ein Freund näher, als ihr es gehofft habt.« »Dann muss er geraden Weges vom Himmel geschickt sein«, sagte traurig einer der Gefangenen zu mir, »denn in unserer Lage ist Menschenhilfe ein Ding der Unmöglichkeit.« »Alle und jede Hilfe kommt vom Himmel her«, entgegnete ich. »Aber wollt ihr nicht einem euch Unbekannten den Weg zeigen, wie euch aus der großen Not, in der ihr euch zu befinden scheint, zu helfen steht? Ich sah euch hier landen, und als ihr, wie es schien, die rohen Menschen um Gnade batet, bemerkte ich, dass einer derselben sein Schwert zog, euch zu töten.« Dem armen Menschen rannen jetzt die Tränen vom Gesicht, und zitternd mit Mienen, als sei er vom Donner gerührt, antwortete er: »Spricht Gott selbst zu mir oder ein Mensch? Habe ich einen Sterblichen vor mir oder einen Engel?« »Darüber macht euch keine Gedanken«, entgegnete ich. »Wenn ein Engel Gottes zu eurer Errettung geschickt wäre, so würde er in besseren Kleidern gekommen sein wie ich und auch andere Waffen tragen, als ihr an mir seht. Ich bitte euch, gebt alle Furcht auf. Ich bin ein gewöhnlicher Mensch wie andere, und zwar ein Engländer, und beabsichtige, euch beizustehen. Ihr seht, ich habe zwar nur einen Diener, wir besitzen aber Waffen und Munition. Sagt uns gerade heraus, ob wir euch nützen können. Was für ein Schicksal ist es, das euch betroffen hat?« »Unser Schicksal zu erzählen, Herr«, erwiderte er, »würde jetzt zu viel Zeit in Anspruch nehmen, während unsere Mörder so nahe sind. Kurz herausgesagt, Herr, ich war Kapitän jenes Schiffes, und meine Mannschaft hat gegen mich eine Meuterei unternommen. Nur mit Mühe ist sie davon abgebracht worden, mich zu ermorden, und endlich haben sie mich, nebst diesen beiden Männern, von denen der eine mein Steuermann, der andere einer meiner Schiffspassagiere war, an diesem öden Eiland ausgesetzt. Wir glaubten, hier sterben zu müssen, da wir den Ort für unbewohnt hielten. Und auch jetzt wissen wir nicht, wie wir Errettung finden sollen.« »Wo sind eure Feinde, diese Bestien, hingekommen?«, fragte ich. »Dort liegen sie, Herr«, erwiderte, indem er auf ein Baumdickicht zeigte. »Mein Herz zittert vor Furcht, dass sie uns gesehen und euch sprechen gehört haben. Wenn das der Fall ist, werden sie uns sicherlich alle ermorden.« »Haben sie Feuerwaffen?«, fragte ich. Er antwortete, sie hätten nur 2 Flinten bei sich, eine dritte sei im Boot zurückgeblieben. »Nun gut«, erwiderte ich, »dann überlasst mir das Übrige. Ich sehe, sie liegen alle im Schlaf, und es ist mir eine Leichtigkeit, sie zu töten. Oder sollen wir sie lieber zu Gefangenen machen?« Er entgegnete, es seien 2 verzweifelte Schurken unter ihnen, denen Gnade widerfahren zu lassen eine bedenkliche Sache sei. Wenn man jedoch erst diese in der Gewalt habe, so würden die anderen, wie er glaube, freiwillig zu ihrer Pflicht zurückkehren. Auf meine Aufforderung, jene beiden näher zu bezeichnen, bemerkte der Fremde, dass er dies aus der Entfernung nicht wohl vermöge. Übrigens werde er sich meinen Anordnungen in jeder Weise unterwerfen. Nun denn, erwiderte ich, so wollen wir uns aus dem Bereich ihrer Augen und Ohren zurückziehen, damit sie nicht erwachen, und dann können wir das Weitere beschließen. Hierauf folgten wir die Fremden willig, bis der Wald uns verbarg. »Hört mich an, Herr«, sagte ich, als wir im Dickicht angekommen waren. »Wenn ich mich um eure Befreiung in Gefahr begebe, seid ihr dann auch bereit, euch zwei Bedingungen gänzlich zu unterwerfen?« Er kam meinen Vorschlägen zuvor, durch die Erwiderung, dass sowohl er wie sein Schiff, wenn er es wieder in seine Gewalt bekommen sollte, ganz und gar meinen Befehlen untergeben sein solle. Und wenn er auch sein Schiff nicht wieder gewinnen sollte, werde er doch für mich leben und sterben, in welchen Teil der Welt ich ihn auch schicken möchte. Die beiden anderen sprachen sich in gleicher Weise aus. Nun wohl, antwortete ich, meine Bedingungen sind nur zwei. Die erste, dass ihr, solange ihr auf dieser Insel weilt, euch keinerlei Autorität anmaßen, auch wenn ich euch Waffen einhändige, diese jederzeit zurückliefern und weder zu meinem noch dem meinigen Schaden anwenden wollt, sowie dass ihr während dieser ganzen Zeit meinen Befehlen Folge leistet. Zweitens, dass ihr, wenn ihr euer Schiff wiederbekommt, mich und meinen Gefährten in freier Überfahrt nach England zu bringen versprecht. Der Kapitän gab mir alle möglichen und erdenklichen Versicherungen, dass er diese sehr billigen Bedingungen erfüllen und überdies sein ganzes Leben mir ergeben sein, auch seinen Dank, wo es nur angehe, betätigen werde. Nun denn, erwiderte ich, hier sind drei Musketen mit Pulver und Blei für euch. Sagt mir jetzt, was für ein Verfahren ihr für das Zweckmäßigste erachtet. Er zeigte aufs Neue seine Erkenntlichkeit, entgegnete aber, dass er sich ganz meinen Anordnungen unterwerfen wolle. Ich bemerkte ihm hierauf, dass ich zwar jeden Angriff für eine gewagte Sache hielte, dennoch aber als das unserer Situation angemessenste ansähe, dass wir mit einem Male Feuer auf die ganze Bande gäben, während diese im Schlafe liege. Wenn dann, setzte ich hinzu, einige bei dieser ersten Salve nicht tot bleiben und sich ergeben wollen, so können wir ihnen das Leben schenken und so die Wirkung unserer Schüsse ganz in die Hände der Vorsehung legen. Der Kapitän entgegnete mit großer Ruhe, wenn er es vermeiden könne, so würde er gern unterlassen, sie zu töten. Aber jene beiden unverbesserlichen Schufte, welche auch allein die Meuterei in seinem Schiffe angestiftet hätten, könnten uns, wenn sie entrinnen sollten, ins Verderben stürzen. Sie würden nämlich dann an Bord gehen, die ganze Schiffsmannschaft herbeiholen und uns vernichten. Dann, entgegnete ich, rechtfertigt die Notwendigkeit meinen Ratschlag, da er den einzigen Weg, uns das Leben zu retten, öffnet. Weil ich den Kapitän aber immer noch abgeneigt sah, Blut zu vergießen, trug ich ihm auf, sich mit seinen beiden Gefährten aufzumachen und das zu tun, was ihnen selbst das Angemessenste schien. Mitten in diesem Gespräch waren einige von den Schiffsleuten erwacht, und wir sahen, dass zwei von ihnen augenblicklich auf den Füßen standen. Der Kapitän verneinte meine Frage, ob einer von ihnen zu den Redelsführern der Empörten gehöre. »Gut«, sagte ich, »so mögen sie entfliehen. Die Vorsehung scheint sie aufgeweckt zu haben, um sie zu retten. Jetzt«, fuhr ich fort, »ist es eure Schuld, wenn die übrigen uns entrinnen.« Hierdurch ermutigt, nahm er die von mir ihm eingehändigte Muskete zur Hand und eine Pistole in den Gürtel und ging mit seinen beiden Kameraden, von denen jeder gleichfalls von mir mit einer Flinte bewaffnet war, ab. Die Letzteren machten bei ihrer Entfernung einiges Geräusch. Einer von den wach gewordenen Seemännern wendete sich hierauf um und rief, als er sie herbeikommen sah, den anderen herbei. Aber es war bereits zu spät, denn in demselben Augenblick gaben jene beiden Feuer, während der Kapitän glücklich seinen Schuss zurückbehielt. Die zwei hatten so trefflich auf jene früher erwähnten Schurken gezielt, dass der eine von diesen auf der Stelle tot blieb, der andere aber schwer verwundet wurde. Der Letztere hatte noch so viel Kraft, aufspringen und laut um Hilfe rufen zu können. Der Kapitän aber eilte zu ihm und rief, es sei zu spät, Menschenbeistand anzuflehen, er solle lieber Gott anrufen, dass er seiner Schurkenseele gnädig sei. Bei diesen Worten schlug er ihn mit dem Gewehrkolben nieder, dass er kein Glied mehr regte. Es blieben noch drei der Feinde übrig, von denen aber einer gleichfalls schon leicht verwundet war. Inzwischen war ich herbeigekommen und als die Gegner die Größe der Gefahr und die Vergeblichkeit des Widerstands einsahen, baten sie um Gnade. Der Kapitän versprach ihnen, das Leben zu schenken, wenn sie ihm ihre Reue über die Verräterei, deren sie sich schuldig gemacht, verbürgen könnten und wenn sie ferner schwören wollten, ihm treuen Beistand zum Wiedergewinnen des Schiffes und zur Rückkehr nach Jamaika zu leisten, woher sie gekommen waren. Sie gaben darauf sämtlich jede Versicherung aufrichtiger Reue, die man nur verlangen konnte, und der Kapitän äußerte mir deshalb den Wunsch, ihnen das Leben zu schenken. Ich hatte nichts dagegen einzuwenden, machte aber zur Bedingung, dass die Gefangenen an Hand und Fuß gefesselt bleiben müssten, solange sie auf der Insel verweilen würden. Inzwischen hatte ich Freitag mit dem Steuermann des Kapitäns nach dem Boot geschickt, um es in Sicherheit zu bringen und die Segel und Ruder fortzuschaffen. Bald darauf kamen drei von den umherschweifenden Seeleuten, die sich zu ihrem Glück von den übrigen getrennt hatten, durch unsere Schüsse herbeigerufen in unsere Nähe. Als sie sahen, dass der Kapitän aus ihrem Gefangenen ihr siegreicher Gebieter geworden, ließen auch sie sich willig binden, und so war denn unser Sieg vollständig. Jetzt erst erbot sich die Gelegenheit für mich und den Kapitän, den Bericht von unserem gegenseitigen Schicksal auszutauschen. Ich begann und erzählte ihm meine ganze Geschichte, die er mit Aufmerksamkeit und Verwunderung anhörte. Vorzüglich interessierte es ihn zu erfahren, in welcher wunderbaren Weise ich mit Lebensmitteln und Munition versehen worden war. Mein wunderreicher Lebensgang rührte ihn tief. Der Gedanke überkam ihn, dass ich auch zu seiner eigenen Errettung erhalten worden sei. Die Tränen rannen ihm über das Gesicht, und er vermochte nicht ein Wort mehr zu sprechen. Darauf führte ich ihn und seine beiden Gefährten nach meiner Wohnung, und zwar auf dem Wege, auf welchem ich diese selbst verlassen hatte, nämlich über den Hügel. Dort ließ ich sie alle mit dem, was ich an Lebensmitteln vorrätig hatte, erfrischen und zeigte ihnen die sämtlichen Anstalten, die ich während meines langen Aufenthalts zu meiner Bequemlichkeit getroffen hatte. Dies alles erfüllte sie mit höchstem Staunen. Der Kapitän bewunderte besonders die Befestigung meiner Wohnung und wie vollkommen ich meinen Zufluchtsort durch das kleine Wäldchen versteckt hatte. Ich hatte es vor nun beinahe 20 Jahren angelegt, und es war, da die Bäume hier viel rascher als in England wachsen, schon stattlich groß und so dick geworden, dass man es nur durch den von mir gebahnten, gewundenen Pfad passieren konnte. Ich erzählte ihm, dass ich außer dieser Burg, die meine Residenz darstelle, wie die Fürsten gewöhnlich, auch einen Landsitz habe, den ich ihm gelegentlich zeigen wollte. Für jetzt aber war unsere nächste Aufgabe, das Schiff wieder in unsere Gewalt zu bekommen. Der Kapitän gestand, dass er durchaus nicht wisse, was dazu für Maßregeln zu ergreifen seien. Es befänden sich nämlich noch 13 Mann an Bord, die, weil sie sich auf eine Empörung eingelassen, alle ihr Leben dem Gesetz verfallen wüssten und daher in verzweifelter Situation wären. Es sei ihnen bekannt, dass sie bei ihrer Rückkunft nach England sofort auf die Galeeren oder auf die englischen Kolonien gebracht würden, und daher sei ein Angriff auf sie bei unserer geringen Zahl unmöglich. Die Ansicht des Kapitäns erschien mir bei einigem Nachdenken nur zu wohl begründet. Jedenfalls aber musste ein rascher Entschluss gefasst werden, sowohl um die Schiffsleute in eine Schlinge zu locken, als sie von einer Landung abzuhalten, die unsere Vernichtung nach sich gezogen haben würde. Ich bedachte, dass die Schiffsmannschaft sicherlich, um nachzusehen, was aus ihren Kameraden und dem Boot geworden sei, binnen kurzem in ihrem anderen Boot zur Insel kommen, vielleicht Waffen mitbringen und uns dann überlegen sein würde. Deshalb schlug ich als erste Maßregel vor, das Boot, welches auf dem Sande lag, seeuntüchtig zu machen. Wir begaben uns sofort an Bord desselben und nahmen die Waffen und was sich sonst an Gegenständen darin befand, heraus. Zu den letzteren gehörte eine Flasche Branntwein, eine andere mit Rum, etwas Schiffszwieback, ein Pulverhorn und ein großes 5 bis 6 Pfund schweres Zucker in Segeltuch eingewickelt. Alles dies war mir sehr willkommen, besonders aber der Branntwein und Zucker, die ich seit vielen Jahren entbehrt hatte. Als diese Dinge an Land gebracht waren, die Ruder, der Mast, das Segel und das Steuerruder hatten wir bereits vorher weggeschafft, bohrten wir ein großes Loch in den Boden des Fahrzeugs, so dass dieses keinesfalls weggebracht werden konnte, wenn auch die Schiffsleute in noch so großer Anzahl kommen sollten. Auf die Wiedergewinnung des Schiffes rechnete ich jetzt kaum noch. Dagegen hoffte ich, das Boot würde, wenn es jene Leute zurückgelassen hätten, sich leicht wieder so weit herstellen lassen, dass wir darin nach den Leewardsinseln gelangen und unterwegs die Spanier, die ich nicht vergessen hatte, aufnehmen könnten. Während wir noch über unseren Operationsplan berieten und mit großer Anstrengung das Boot so weit an den Strand gezogen hatten, dass es die Flut nicht sollte mitführen können, und nachdem das Loch in demselben so groß gemacht war, dass der Leck so leicht nicht gestopft werden konnte, hörten wir plötzlich von dem Schiff einen Schuss und bemerkten, dass das Boot durch allerlei Signale dorthin zurückgerufen werden sollte. Wiederholtes Feuern und Signalisieren blieb jedoch fruchtlos. Jetzt sah ich mit Hilfe meines Fernglases, dass die Mannschaft ein anderes Boot aussetzte und es durch einige Leute nach der Insel hinrudern ließ. Bei seinem Herankommen erkannten wir, dass sich nicht weniger als 10 Mann darin befanden, welche sämtlich Feuerwaffen bei sich führten. Da das Schiff fast 2 Meilen vom Lande entfernt lag, hatten wir Zeit genug, unsere Beobachtungen zu machen und sogar die Gesichter der Männer im Boot zu erkennen. Denn da die Wellen sie etwas östlich von der Stelle, wo das früher gelandete Boot lag, abgetrieben hatten und sie daher eine Strecke der Küste entlang steuerten, um an demselben Punkte wie jenes an Land zu kommen, konnten wir die Mannschaft genau beobachten. Der Kapitän kannte die Charakterbeschaffenheit der sämtlichen Leute im Boot. 3 von ihnen, sagte er, seien sehr wackere Leute, die nach seiner Überzeugung nur durch Gewalt und Furcht von den übrigen in die Verschwörung gezogen worden seien. Der Bootsmann aber, setzte er hinzu, welcher das Kommando zu haben scheint, und alle übrigen, außer jenen 3, gehören zu den schlimmsten unter dem ganzen Schiffsvolk und werden ohne Zweifel in ihrer Desperation alles wagen. Ich lächelte hierüber und erwiderte, Menschen in unserer Lage sollten über die Furcht hinaus sein. Jede denkbare Situation sei besser als die unsrige, und was auch erfolge, Leben oder Tod, würde sicherlich für uns eine Befreiung mit sich führen. Ich fragte, ob er, nachdem er den Bericht über meine Lebensumstände vernommen, nicht glaube, dass es sich für mich verlohne, an eine Erlösung aus meiner Lage alles zu setzen. Wohin ist euer Glaube gekommen, fuhr ich fort, der euch vor kurzem noch so erhob, dass ich erhalten sei, um euch zu erretten? Meines Bedünkens ist es nur ein einziger Umstand in unserer Situation, der misslich zu sein scheint. Was meint ihr damit? Fragte er. Nichts anderes als dass, wie ihr sagt, einige brave Jungens unter den Leuten sind, die gerettet zu werden verdienen. Wäre die ganze Sippe niederträchtig, so würde ich glauben, Gott habe sie von den übrigen nur deshalb abgesondert, um sie in unsere Hände zu liefern. Denn verlasst euch darauf. Jeder Mensch, der an diesen Strand kommt, steht in unserer Gewalt und soll leben oder sterben, je nachdem er sich gegen uns benimmt. Diese mit heiterer Miene gesprochenen Worte ermutigten den Kapitän bedeutend, und so machten wir uns denn getrost an unsere Aufgabe. Sobald das vom Schiff ausgesandte Boot uns zuerst in Sicht gekommen war, hatten wir Sorge getragen, die Gefangenen zu trennen. 2 davon, denen der Kapitän weniger als den übrigen traute, wurden unter der Führung Freitags und eines der 3 von uns befreiten Männer in meine Höhle entsendet, wo sie entfernt genug waren, um nicht gehört oder entdeckt werden zu können. Aus dieser hätten sie sich, auch selbst wenn sie ihrer Fesseln ledig geworden wären, nicht durch das Gehölz finden können. Dort wurden sie mit Lebensmitteln versehen und in Banden zurückgelassen, nachdem ihnen angekündigt war, dass sie, wenn sie sich ganz ruhig verhielten, nach einigen Tagen die Freiheit erhalten sollten, dass sie aber bei dem geringsten Fluchtversuch gnadenlos dem Tod verfallen würden. Sie versprachen, ihre Gefangenschaft geduldig zu ertragen und zeigten sich dankbar für die gute Behandlung, die man ihnen dadurch widerfahren lasse, dass man ihnen Lebensmittel und Licht gewährt habe. Freitag hatte ihnen nämlich einige von unseren selbstverfertigten Kerzen zurückgelassen und sie dann glauben gemacht, dass er als Schildwache vor dem Eingang der Grotte zurückbleibe. Die übrigen Gefangenen wurden noch besser behandelt. 2 blieben jedoch gebunden, weil auch ihnen der Kapitän nicht völlig traute. Die anderen 2 wurden unter meinen Befehl gestellt, nachdem sie feierlich gelobt hatten, mit uns zu leben und zu sterben. Wir waren jetzt mit ihnen und den 3 braven Leuten zusammen 7 gut bewaffnete Männer. Und ich zweifelte nicht, dass wir mit den 10 Ankömmlingen ganz leicht fertig werden würden. Besonders da der Kapitän versichert hatte, es seien mehrere ehrenwerte Leute unter ihnen. Sobald die Fremden zu der Stelle gekommen waren, wo ihr anderes Boot lag, ließen sie das ihrige an den Strand auflaufen, sprangen ans Land und zogen ihr Fahrzeug hinter sich her. Mir war das ganz erwünscht, denn ich hatte schon gefürchtet, sie würden ihr Boot in einiger Entfernung von der Küste vor Anker legen und Wache darin zurücklassen, so dass wir uns desselben nicht bemächtigen könnten. Kaum gelandet, eilten jene zu ihrem anderen Boot und sahen mit großem Erstaunen, dass es gänzlich ausgeplündert und mit einem großen Leck durchbohrt war. Nachdem die Neuangekommenen eine Weile über die Ursache dieser Beschädigung nachgesonnen hatten, ließen sie aus Leibeskräften mehrere Male ein brüllendes »Hallo« erschallen, um von ihren Gefährten gehört zu werden. Es blieb jedoch vergeblich. Hierauf bildeten sie einen Kreis und feuerten aus ihrem Kleingewehr eine solche Salve ab, dass die Wälder ringsumher ein lautes Echo vernehmen ließen. Auch dies fruchtete nichts. Die in der Höhle eingeschlossenen Gefangenen hörten das Schießen nicht, und die bei uns Befindlichen vernahmen es zwar recht gut, durften aber keine Antwort geben. Hierüber waren die Schiffsleute so erstaunt und befremdet, dass sie, wie wir später erfuhren, beschlossen, sofort nach dem Schiffe zurückzukehren und die Nachricht dahin zu bringen, die Mannschaft sei ermordet und das Langboot seeuntüchtig gemacht. Demgemäß brachten sie das Fahrzeug, in dem sie gekommen waren, alsbald wieder in See und begaben sich an Bord desselben. Hierüber aber erschrak der Kapitän aufs Äußerste. Er glaubte nämlich, die Schiffsmannschaft würde nach der Rückkehr der Abgesandten ihre Kameraden verloren geben und wieder in See gehen, so dass er das Schiff, das er wieder zu erlangen gehofft, unfehlbar verlieren werde. Bald aber sollte er durch ein anderes Ereignis noch mehr in Furcht gesetzt werden. Die Leute waren noch nicht lange mit dem Boot abgestoßen, als wir sie ins Land zurückkehren sahen, offenbar gewillt, etwas anderes zu unternehmen. Sie hatten, wie es schien, nach gepflogener Beratung beschlossen, dass 3 Mann in dem Boot zurückbleiben, die übrigen aber auf die Insel zurückkehren und nach ihren Gefährten suchen sollten. Dies gab der Sache für uns eine sehr unangenehme Wendung und wir wussten im Augenblick nicht, was wir beginnen sollten. Denn wenn wir uns auch jener 7 Mann, die sich am Lande befanden, bemächtigten, so half das nicht viel, wenn wir das Boot entrinnen ließen. Die darin Befindlichen nämlich wären dann gewiss sofort zu dem Schiff zurückgerudert und mit den dort zurückgebliebenen sicherlich alsbald unter Segel gegangen, wo dann von einem Wiederbekommen des Fahrzeugs für uns keine Rede mehr sein konnte. Indessen hatten wir keine andere Wahl, als den Verlauf der Dinge ruhig abzuwarten. Sobald die 7 Mann an Land gegangen waren, hatten die 3 in dem Boot Befindlichen dieses eine geraume Strecke weit vom Ufer abgesteuert und sich dort vor Anker gelegt, um auf die anderen zu warten. Damit aber war es für uns unmöglich geworden, an das Boot zu gelangen. Die ans Ufer gelangten hielten sich dicht zusammen und bewegten sich nach der Spitze des kleinen Hügels, unter welchem meine Behausung lag. Wir konnten sie deutlich erkennen, während sie dagegen uns nicht zu bemerken vermochten. Es musste uns erwünscht sein, dass sie entweder näher zu uns herankämen oder sich weiter von uns entfernten. In jenem Falle hätten wir auf sie steuern, im anderen hätten wir uns sicher zurückziehen können. Als sie den Hügel erstiegen hatten, von dem man weitaus über die Täler und Wälder nach der am tiefsten gelegenen Nordostseite der Insel zu schauen vermochte, schrien und riefen sie so lange, bis sie ermüdet waren. Dann setzten sie sich, ohne sich weit vom Ufer hinwegzuwagen oder sich voneinander zu entfernen, unter einen Baum, um Rat zu halten. Hätten sie sich dort im Schlaf überlassen, wie es früher die andere Truppe getan, so wäre das sehr vorteilhaft für uns gewesen. Aber sie waren zu sehr in Furcht, um schlafen zu können, wiewohl sie keine bestimmte Vorstellung von den ihnen drohenden Gefahren hatten. Jetzt brachte der Kapitän einen sehr zweckmäßigen Vorschlag zur Sprache. Vielleicht, meinte er, werden diese Gesellen zu dem Entschluss kommen, eine neue Salve zu geben, um von ihren Kameraden gehört zu werden. Und dann wollen wir in dem Augenblick, wo ihre Gewehre abgefeuert sind, über sie herfallen. Sicherlich werden sie sich uns in dieser Lage ergeben und wir bekommen sie auf diese Weise ohne Blutvergießen in unsere Gewalt. Ich billigte diesen Plan für den Fall, dass wir den Leuten nahe genug seien, um zu ihnen gelangen zu können, ehe sie ihre Gewehre wieder zu laden vermöchten. Aber eben diese Voraussetzung fand nicht statt, und so lagen wir noch eine geraume Zeit unentschlossen, was wir unternehmen sollten. Endlich erklärte ich mich dahin, dass sich meines Bedünkens vor Einbruch der Nacht gar nichts tun ließe. Vielleicht könnten wir dann, wenn unsere Feinde nicht in das Boot zurückkehren sollten, zwischen sie und das Ufer gelangen und dann die im Boot Befindlichen durch List ans Land locken. Nachdem wir eine geraume Zeit in großer Ungeduld gewartet hatten, waren wir sehr unangenehm überrascht, als wir die 7 Mann nach langer Beratung aufstehen und nach dem Meere hingehen sahen. Es schien, als ob der Ort, an dem sie sich befanden, ihnen so unheimlich vorkäme, dass sie beschlossen hätten, an Bord des Schiffes zurückzukehren, ihre Gefährten verloren zu geben und ihre Reise fortzusetzen. Als ich sie nach dem Ufer hingehen sah, war ich überzeugt, dass sie alle weiteren Nachforschungen aufgegeben hätten. Der Kapitän teilte diese Ansicht und war dadurch nicht wenig erschreckt. Mir aber kam alsbald eine List in den Sinn, die sich bewährte und die Fremden wirklich wieder zur Umkehr vom Strande bewog. Ich ließ nämlich Freitag und den Steuermann des Kapitäns über die kleine Bucht im Westen setzen, von dort nach der Stelle, wo Freitag den Wilden entronnen war, gehen und befahl ihnen, sobald sie auf die daselbst etwa eine halbe Meile von uns befindliche Anhöhe gekommen seien, aus Leibeskräften zu rufen, bis die Seeleute es vernommen hätten. Wenn diese Antwort gegeben, sollten jene beiden das Schreien wiederholen, dann in einem Bogen fortlaufend immer das Hallo der Fremden erwidern, diese möglichst weit auf solche Weise in das Innere der Insel und in die Wälder locken und dann auf einem Umwege, den ich ihnen angab, zu uns zurückkehren. Die Fremden waren gerade im Begriff, in das Boot zu steigen, als Freitag und sein Begleiter ihr Hallo anstimmten. Sofort antworteten jene und eilten der Küste entlang westwärts dem Ort zu, von woher die Stimmen schallten. Auf ihrem Wege sahen sie sich durch die Bucht gehemmt, in der gerade das Flutwasser stand, so dass sie nicht hinüber konnten. Sofort riefen sie, ganz wie ich es vorausgesehen, den im Boot Befindlichen zu, herbeizukommen und sie zu übersetzen. Kaum war diese Aufforderung ergangen, so sah ich, wie das Boot, das eine weite Strecke die Bucht hinaufgerudert war, in einer Einbiegung des Ufers landete, worauf von den 3 früher darin Befindlichen einer mit den 7 anderen lief und nur 2 in dem Fahrzeug zurückblieben, nachdem sie dieses an dem Stamm eines kleinen Baumes am Ufer befestigt hatten. Dies war es aber gerade, was ich gewünscht hatte. Sofort nahm ich die bei mir befindlichen Leute mit, setzte so, dass ich von den Männern bei dem Boot nicht bemerkt werden konnte, über die Bucht und überraschte die beiden, ehe sie es sich versahen. Der eine von ihnen lag am Ufer, der andere befand sich noch im Boot. Jener, im halben Schlaf begriffen, wollte sich erheben, aber der Kapitän, der uns voraus war, eilte auf ihn los und schlug ihn nieder. Dann rief er dem im Boote Befindlichen zu, er solle sich ergeben oder er sei des Todes. Es bedurfte keiner großen Überredung, um diesen vom Widerstand abzuhalten, als er sich uns 5 Männern gegenüber und seinen Gefährten kampfunfähig sah. Überdies gehörte er auch, wie es schien, zu den 3 Leuten, die nicht so schwer beteiligt an der Meuterei waren als das übrige Schiffsvolk, daher er nicht nur sich völlig ergab, sondern sich uns auch später als aufrichtiger Bundesgenosse bewährte. Unterdessen hatten Freitag und der Steuermann den anderen gegenüber ihre Sache so gut gemacht, dass diese durch Rufen und Anordnen von einem Hügel zum anderen und von einem Gehölz ins andere gelockt wurden und nicht nur herzlich müde, sondern auch vom Boot weit genug entfernt waren, um es vor der Dunkelheit nicht wieder erreichen zu können. Nicht minder brachten auch unsere Freunde bei ihrer Rückkehr zu uns eine tüchtige Müdigkeit mit. Jetzt blieb uns nichts anderes zu tun, als die Nacht abzuwarten und dann die Fremden zu überfallen, wo wir sicher sein durften, uns ihrer bemächtigen zu können. Es waren kaum einige Stunden nach Freitags Rückkehr verstrichen, als auch jene den Rückweg zu ihrem Boote nahmen. Schon geraume Zeit, ehe sie herankamen, hörten wir die Vordersten den Zurückgebliebenen zurufen. Diese antworteten mit Klagerufen über ihre Lahmheit und Müdigkeit und versicherten, dass sie kaum noch vorwärts könnten. Endlich langten sie bei dem Boot an. Aber wie groß war ihr Befremden, als sie dieses durch die Ebbe auf dem Sand festgemacht sahen, ihre beiden Leute aber nicht mehr darin fanden. Wir hörten sie eine klägliche Unterhaltung führen. Sie jammerten darüber, dass sie auf ein verzaubertes Eiland geraten seien. Entweder, sagten sie, müsse es hier Eingeborene geben, durch die ihnen allen ein grausamer Tod drohe, oder es müssten Teufel und böse Geister hier wohnen, von denen sie entführt und vernichtet werden würden. Hierauf stimmten sie aufs Neue ihr lautes Hallo an und forderten ihre Gefährten bei Namen auf, herbeizukommen, aber es erfolgte keine Antwort. Einige Zeit darauf sahen wir sie in der Dämmerung mit vor Verzweiflung gerungenen Händen herumirren, dann in das Boot zurückkehren, um auszuruhen, bald darauf wieder am Ufer umherlaufen und dies tun immer aufs Neue wiederholen. Meine Leute hatten große Lust, sofort in der Dunkelheit über sie herzufallen, aber ich wollte meiner Sache ganz gewiss sein, um so wenig als möglich Menschenleben opfern zu müssen. Vor allem aber war ich abgeneigt, das Leben eines meiner eigenen Leute aufs Spiel zu setzen. Ein Verlust in Bezug auf diese lag umso näher, als die anderen gut bewaffnet waren. Daher beschloss ich zu erwarten, ob die Feinde sich nicht etwa trennen würden. Um sie sicherer in meiner Gewalt zu behalten, gedachte ich, unseren Hinterhalt mehr in ihre Nähe zu verlegen, und deshalb befahl ich Freitag und den Kapitän, auf Händen und Füßen, zur Erde geduckt, sich so nah als möglich zu ihnen zu schleichen, ehe sie sich schussfertig machten. Meine Gefährten waren noch nicht lange an ihrem Posten angekommen, als sich der Bootsmann, der Haupträdelsführer bei der Meuterei und zugleich derjenige, welcher jetzt am mutlosesten von allen schien, mit zwei anderen von dem Schiffsvolk, dem Kapitän und meinem Freitag näherte. Der Erstere, als er vermutete, dass dieser Hauptschuft ihm in das Garn laufe, konnte sich kaum gedulden, bis der ihm nahe genug war, so dass ihn jener genau erkennen konnte. Denn bis dahin hatte der Kapitän nur nach der Stimme vermutet, dass es dieser Schurke sei. Als die drei aber ziemlich in ihre Nähe gekommen waren, standen der Kapitän und Freitag auf und gaben Feuer. Der Bootsmann blieb auf der Stelle tot und einer von den beiden anderen Leuten fiel, durch den Leib getroffen, neben ihm nieder, starb aber erst einige Stunden später. Der dritte dagegen entfloh. Sobald die Schüsse geknallt hatten, rückte ich mit meiner ganzen, jetzt aus 8 Mann bestehenden Armee vor. Ich selbst als Generalissimus voran, Freitag als mein Generalleutnant, der Kapitän und seine beiden Leute und unsere 3 Kriegsgefangenen, die wir mit Waffen versehen hatten, folgten. Da wir uns den Schiffsleuten in der Dunkelheit näherten, vermochten sie unsere Anzahl nicht zu erkennen. Ich ließ den in dem Boot zurückgebliebenen Mann, der jetzt einer von den unsrigen war, jene bei Namen rufen, um zu versuchen, ob sie mit sich unterhandeln und sich zur Ergebung bereit finden lassen würden. Die Sache lief auch ab, wie ich es wünschte. Begreiflich genug, dass die Leute, mit Rücksicht auf ihre böse Lage, sich gern zur Kapitulation verstanden. Als der von mir Beauftragte, so laut er vermochte, einem seiner Kameraden zugerufen, »Tom Smith, Tom Smith«, antwortete dieser augenblicklich. »Bist du es, Robinson?« »Jawohl, Tom Smith. Legt um Gottes Willen eure Waffen nieder und ergebt euch, oder ihr seid alle im nächsten Augenblick des Todes.« »Wem sollen wir uns denn ergeben? Was sind es für Leute?« fragte Smith wiederum. »Sie sind hier bei mir«, entgegnete jener. »Es ist unser Kapitän mit 50 Mann, die euch 2 ganze Stunden lang herumgehetzt haben.« »Der Bootsmann ist tot, Will Frey ist verwundet und ich bin gefangen. Wenn ihr euch nicht ergebt, seid ihr sämtlich verloren.« »Wenn sie uns Pardon verheißen«, erwiderte Tom Smith, »dann wollen wir uns ergeben.« »Ich will gehen und fragen.« Hierauf lief der Kapitän selbst. »Smith, du kennst meine Stimme. Wenn ihr sofort die Waffen ablegt und euch ergebt, soll euch allen das Leben geschenkt sein, ausgenommen Will Atkins.« Jetzt schrie dieser Will Atkins, »Um Gottes Willen, Kapitän, schenkt auch mir Gnade. Was habe denn ich gerade getan? Die anderen haben ja ebenso schlecht gehandelt als ich.« Dies war jedoch nicht die Wahrheit. Wie es schien, hatte dieser Mensch bei dem Ausbruch der Meuterei die erste Hand an den Kapitän gelegt und ihn, nachdem er ihm die Hände gebunden, barbarisch behandelt und mit Schimpfworten beleidigt. Der Kapitän antwortete ihm, er solle die Waffen auf Gnade oder Ungnade niederlegen, sein Geschick würde von der Entscheidung des Gouverneurs abhängen. Mit diesem Namen bezeichnete mein Freund nämlich mich. Um es kurz zu machen, die Männer legten ihre Waffen nieder und baten, dass wir ihnen das Leben schenken möchten. Ich schickte hierauf jenen, der mit ihnen vorher unterhandelt hatte, nebst zwei anderen zu ihnen und ließ sie binden. Hierauf erst kam eine große Armee von 50 Mann, die, jene drei inbegriffen, jetzt wieder auf 8 herabgeschmolzen war, zum Vorschein und bemächtigte sich der Fremden und ihres Bootes. Ich selbst hielt mich nebst einem Begleiter aus Politik noch fern. Unsere nächste Sorge war nun, das Boot auszubessern, um zu versuchen, ob wir des Schiffes habhaft werden könnten. Der Kapitän beschäftigte sich jedoch zunächst damit, mit den Empörern zu unterhandeln. Er warf ihnen die Schändlichkeit ihres Verfahrens gegen ihn und die Nichtswürdigkeit dessen, was sie zuletzt gegen ihn beabsichtigt hätten, vor und zeigte ihnen, wie sie durch diese Handlungen notwendig am Ende in das Elend und Verderben, vielleicht gar auf die Galeeren hätten geraten müssen. Sie schienen auch voll Reue zu sein und baten flehentlich um ihr Leben. Hierauf erklärte er, sie seien nicht seine Gefangenen, sondern die des Befehlshabers dieser Insel. Sie hätten zwar gemeint, ihn an ein ödes, menschenleeres Eiland auszusetzen, aber Gottes Gnade habe es so gefügt, dass es bewohnt sei und einen Engländer zum Gouverneur habe. Wenn es diesem beliebe, könne er sie sämtlich hängen lassen, da er ihnen aber Verdonk versprochen, so werde er sie vermutlich nach England schicken und dem Arme der Gerechtigkeit überliefern, mit Ausnahme des Erdkens. Dieser solle sich, so lautet der Befehl des Gouverneurs, auf seinen Tod vorbereiten, da er am nächsten Morgen baumeln müsse. Dies alles war zwar freie Erfindung des Kapitäns, brachte aber doch die erwünschte Wirkung hervor. Erdkens fiel auf die Knie und bat den Kapitän, sich bei dem Gouverneur für sein Leben zu verwenden. Die anderen alle flehten, dass man sie um Gottes Willen nicht nach England schicken möge. Jetzt kam mir der Gedanke, dass der Augenblick unserer Befreiung nahe sei. Es müsse, dachte ich mir, eine Leichtigkeit sein, diese Leute dahin zu bringen, dass sie uns mit Freuden den Besitz des Schiffes verschafften. Nachdem ich mich in die Dunkelheit zurückgezogen hatte, damit sie vorläufig nicht erführen, was für eine Art von Gouverneur hier herrsche, rief ich den Kapitän herbei. Ich verstellte dabei meine Stimme so, dass es klang, als käme sie aus einer großen Ferne. Einer der Leute wurde beordert, meinen Befehl weiterzutragen und dem Kapitän zu melden, dass ihn der Kommandant zu sich entbiete. Sofort, erwiderte der Kapitän, sage seiner Exzellenz, ich würde alsbald kommen. Dies bestärkte die Gefangenen noch mehr in ihrem Wahn und sie glaubten sämtlich, der Gouverneur halte mit seinen 50 Mann irgendwo an einer entfernten Stelle der Insel. Nachdem sich der Kapitän zu mir begeben hatte, teilte ich ihm mit, es sei mein Plan, mich jetzt sofort des Schiffes zu bemächtigen. Diese Absicht behagte ihm ungemein und wir beschlossen, sie gleich am nächsten Morgen in Ausführung zu bringen. Damit das aber umso besser geschehen könne, schlug ich dem Kapitän vor, die Gefangenen zu teilen. Ich beauftragte ihn, Atkins und zwei andere von den Hauptübeltätern gefesselt nach der Höhle zu schicken, wo die übrigen lagen. Zu diesem Transport wurden Freitag und die beiden mit dem Kapitän ans Land gekommenen Leute verwendet. Diese brachten die Gefangenen in die Höhle als wie in einen Kerker, und in der Tat war der Aufenthaltsort, besonders für Menschen in solcher Lage, schlimm genug. Die übrigen Schiffsleute ließ ich nach meiner oft beschriebenen Laube bringen. Da diese umzäunt und die Gefangenen in Fesseln waren, bot der Ort Sicherheit genug für ihre Verwahrung. Zu den Letzteren schickte ich am folgenden Morgen den Kapitän, damit er mit ihnen unterhandle, das heißt, sie auf die Probe stelle und mir Bericht erstatte, ob auf ihre Mitwirkung zur Wiedererlangung des Schiffes zu rechnen sei. Er hielt ihnen das durch sie gegen ihn begangene Verbrechen nochmals vor und wies sie darauf hin, in welch traurige Lage sie selbst infolgedessen gekommen seien. Denn wenn der Gouverneur ihnen auch für den jetzigen Augenblick das Leben geschenkt habe, so würden sie doch, falls man sie nach England schickte, sicherlich gehängt werden. Jedoch wolle er sie versichern, dass, wenn sie bei einer so rechtmäßigen Handlung wie die Wiedereroberung des Schiffes sei, Beistand leisteten, der Gouverneur ihnen vollen Pardon geben werde. Man kann sich leicht vorstellen, wie begierig diese Bedingung von den Leuten in ihrer Situation angenommen wurde. Sie fielen auf die Knie und versprachen unter den kräftigsten Beteuerungen den Kapitän, ihm bis zum letzten Blutstropfen treu zu bleiben und, wenn sie ihm die Rettung ihres Lebens verdankten, mit ihm durch die ganze Welt zu gehen. Sie wollten ihm in aller Zukunft wie ihrem leiblichen Vater anhangen. Der Kapitän erwiderte, »Gut, ich werde gehen, dem Gouverneur eure Worte melden und versuchen, was ich tun kann, um ihn zur Einwilligung zu bewegen. So brachte er mir den Bericht über die Stimmung der Leute. Er versicherte, überzeugt zu sein, dass man ihnen trauen dürfe. Um jedoch meiner Sache gewisser zu sein, befahl ich dem Kapitän, wieder zu den Gefangenen zurückzukehren und ihnen zu sagen. Er habe, zum Beweis, dass man nicht ihrer aller benötigt sei, den Auftrag, nur 5 Mann von ihnen zu seinem Beistand auszuwählen. Die beiden anderen, nebst den 3 in die Burg, nämlich in meine Höhle geschickten, werde der Gouverneur als Bürgen für die Treue der übrigen zurückbehalten. Handelten die 5 Auserlesenen treulos, so würden die Geißeln sämtlich in lebendig in Ketten am Strande aufgehängt werden. Diese bedenkliche Aussicht sollte nämlich den Gefangenen beweisen, dass der Gouverneur nicht spaße. Übrigens blieb ihnen keine Wahl, und es lag jetzt gerade so sehr im Interesse der Zurückbleibenden als des Kapitäns, die 5 Auserwählten zur Erfüllung ihrer Pflicht anzuhalten. Ende von Abschnitt 15.